irgendwo. Irgendwann begegnet Jesus dir und fragt dich dann, bist du bereit, dein Leben mir zu geben? Irgendwo, irgendwann begegnet Jesus dir und fragt dich dann, bist du bereit, dein Leben mir zu geben? Wer nicht glaubt, kann nicht sehen. Wer nicht glaubt, kann nicht gehen. Den Weg, den Gott für ihn hat. Wer nicht glaubt, kann nicht sehen, was auf Golgatha geschehen, als er dort für alle starb. Irgendwo, irgendwann begegnet Jesus dir und frag dich dann, bist du bereit, dein Leben mir zu geben? Irgendwo, irgendwann begegnet Jesus dir und frag dich dann, bist du bereit, dein Leben mir zu geben? Ja, wer glaubt, sieht den Schritt, der dann klar vor ihm liegt. Denn Gott ist für jeden da. Ja, wer glaubt, sieht das Licht, das für ihn dann anbricht, wenn er dort im Glauben schaut. Sagst du dann wirklich ja, was auf Golgatha für dich geschah, vertrau dem Wort, du kannst es glaubend nehmen. Sagst du ja, wird es wahr, was auf Golgatha geschah, denn er litt für deine Schuld. Komm zu ihm, wag den Schritt, stell dich ihm, er geht mit. Ja, komm, er will mit dir gehen. Irgendwo, irgendwann, irgendwo, irgendwann, irgendwo, irgendwann, irgendwo.